durcheinander sich lieben in einer Zeit, in der Menschen einander töten, mit immer besseren Waffen und einander verhungern lassen und wissen, dass man wenig dagegen tun kann. Und versuchen, nicht stumpf zu werden und doch sich lieben. Sich lieben und einander verhungern lassen. Sich lieben und wissen, dass man wenig dagegen tun kann. Sich lieben und versuchen, nicht stumpf zu werden. Sich lieben und mit der Zeit einander töten. Und doch sich lieben mit immer besseren Waffen. Erich Fried. Confusión. Amarse. En un tiempo en que los hombres se matan entre sí. Con armas cada vez más sofisticadas. Y se dejan morir de hambre entre sí y saber que poco se puede hacer en su contra y tratar de no embrutecerse y sin embargo amarse. Amarse y dejarse morir de hambre entre sí. Amarse y saber que poco se puede hacer en su contra. Amarse y tratar de no embrutecerse. Amarse y con el tiempo matarse entre sí. Y sin embargo amarse, con armas cada vez más sofisticadas. Erich Fried. Es ist Montag, ein neues Niemandsland beginnt. Von 13 bis 15 Uhr gibt es 2 Stunden aktuelle Informationen zum Zeitgeschehen, Nachrichten aus Politik, Kultur und Wissenschaft, ferner Analyse und Geschichte. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskals. Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Es ist der 29. Juni 2020. Es bleiben keine Fragen, es gibt nichts Neues Radio Sommer in Niemandsland. Am Thema USA kommen wir auch diese Woche nicht vorbei, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Denn was dort geschieht, wird irgendwann auch hier zu uns durchschlagen. Politisch, ökonomisch, soziologisch, kulturell und ideologisch. Aber auch revolutionär. Falls es denn nun eine revolutionäre Situation sein sollte, die im Moment in den USA in vielen Städten zu beobachten ist. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the quarantine report. I'm Amy Goodman. In a major ruling, the Supreme Court... Schauen wir uns das Ganze einmal näher an. Dazu habe ich ein Interview herausgesucht mit dem US-Amerikaner Howie Hawkins. Howie Hawkins spricht über den ökosozialistischen Green New Deal in den USA, über die Nöte der Arbeiterklasse und die Logik des kleineren Übels. Das Interview führte Herr Michael Streitberg für die Junge Welt. Zuvor ein paar Worte über den Interviewten. Howie Hawkins, 1952 geboren, gehörte in den 1980er Jahren zu den Mitbegründern der ökologischen Bewegung und später der ursprünglichen grünen Partei der USA, Green Party USA. Er ist Gewerkschaftsaktivist und Mitglied der Transportarbeitergewerkschaft Teamsters. Hawkins ist zudem seit den 1960er Jahren in der Antikriegs- und Antiatomkraftbewegung engagiert. Gemeinsam mit der Truckfahrerin Angela Walker, die der Sozialistischen Partei der USA, Socialist Party USA, angehört, bewirbt er sich um die Präsidentschaftskandidatur der Grünen, über die endgültig auf einem Nominierungsparteitag vom 9. bis zum 12. Juli entschieden wird. Da Hawkins in den regionalen Vorwahlen bereits die für einen Sieg in der ersten Runde nötige Anzahl der delegierten Stimmen erhalten hat, ist seine Nominierung so gut wie sicher. Hawkins kandidierte im Staat New York bereits mehrmals für den Senat, den Kongress und den Posten des Gouverneurs. Die USA erscheinen derzeit als ein Land im Aufruhr. Nachdem der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai von einem Polizisten getötet wurde, sind Anhänger der Black Lives Matter-Bewegung zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen. Wie beurteilen Sie als voraussichtlicher Präsidentschaftskandidat der Grünen Partei die Situation in Ihrem Land rund 4 Monate vor den Wahlen am 3. November? Antwort: Nach dem Lynchmord an George Floyd konnte das ganze Land sehen, dass wir schon seit Jahrhunderten unter einer Rassismuspandemie leiden. Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist die Tatsache, dass die Bewegung auf den Straßen eine multiethnische ist. Alle ethnischen Gruppen gehen, in ihrer Wut vereint, auf die Straße. Sie fordern ein Ende der Polizeibrutalität und des Rassismus. Wir sehen, dass die Regierung darauf reagiert. Was mich umtreibt, sind jetzt jedoch nicht einzelne Maßnahmen, wie etwa ein Verbot von Würgegriffen oder ein Register, in dem durch Brutalität aufgefallene Polizisten erfasst werden. Das Grundproblem ist, dass die Polizei sich selbst regiert. Was wir aber brauchen, ist gesellschaftliche Kontrolle, zum Beispiel eine gewählte Kommission, die etwa Polizeiführer einstellen und entlassen, Disziplinarmaßnahmen gegen Beamte anordnen kann. Die Polizei muss gegenüber der Bevölkerung verantwortlich sein. Frage: Unterdessen sind bereits mehr als 110.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Antwort: So ist es. Viele Menschen haben festgestellt, dass die beiden faktisch gemeinsam regierenden Parteien, Republikaner und Demokraten, die Präsidentschaftswahl über einen Failed State ausüben. Von Neuseeland bis Südkorea verfolgen andere Länder einen Ansatz des Testens, der Nachverfolgung von Kontakten und der Quarantäne. Die US-Regierung hat dies hingegen den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Diese balgen sich um die verfügbaren Testkapazitäten. Für die Einstellung von Personal zur Kontaktverfolgung fehlt das Geld. Jetzt wird die Wirtschaft wieder hochgefahren und den Menschen, die zurück an ihre Arbeitsplätze gehen, fehlt es an Schutzausrüstung. Die Inkompetenz von Donald Trump ist für viele offenkundig. Frage: Wird Trump von dem, was gerade geschieht, hinweggefegt werden? Antwort: Ich denke, dass Trump erledigt ist. Viele Menschen haben 2016 für ihn gestimmt, weil sie seine Gegenkandidatin Hillary Clinton nicht mochten. Sie wussten nicht, wer er war, aber er war anders und sie wollten irgendeine Veränderung. Doch nun sehen sie, was sie bekommen haben und es gefällt ihnen nicht. Das zeigt sich auch in den Wahlumfragen. Sollte Trump nicht besiegt werden können und sollte es einfach so weitergehen wie bisher, drohen uns hunderttausende Todesfälle. Nach derzeitigen Prognosen werden im September bereits 200.000 Corona-Tote zu beklagen sein. Was die durch Corona verursachte ökonomische Depression angeht, beide großen Parteien hängen dem dogmatischen Glauben an, dass einzig und allein die Privatwirtschaft uns wieder auf die Beine helfen kann. Frage, das wirtschaftspolitische Gegenprogramm, das Sie fordern, bezeichnen Sie als ökosozialistischen Green New Deal. Was hat es damit auf sich? Antwort Hawkins, wir fordern ein auf 10 Jahre angelegtes Investitionsprogramm im Umfang von 27,5 Billionen Dollar. Das Programm soll all unsere Wirtschaftsproduktion so umstellen, dass sie klimaneutral oder sogar klimanegativ ist. Es geht nicht nur um eine Transformation des Energiesektors, es geht um alle Sektoren, Güterproduktion, Landwirtschaft, Bauwirtschaft und Verkehrswesen. Letztlich geht es also um eine Umgestaltung des gesamten Produktionssystems. Dadurch würden 38 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Dies würde auch dazu beitragen, die jetzt gerade rapide steigende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Frage: Auch die Demokratische Partei fordert einen Green New Deal, wenngleich keinen ökosozialistischen. Wo liegen die zentralen Unterschiede? Antwort: Der Begriff Green New Deal war seit jeher ein grüner Begriff. Die Demokraten haben den Namen übernommen, aber den Inhalt verfälscht. Sie haben den von uns für 2030 angestrebten Zeitpunkt bis zum Aufbau einer klimaneutralen Ökonomie ins Jahr 2050 verlängert. Wenn Sie sich die Berechnungen der Klimaforscher anschauen, wird klar, dass das für eine reiche Nation wie die USA zu spät ist, wenn die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch aufgehalten werden sollen. Die Demokraten haben auch die Forderung nach einem Ende des Frackings und dem Verzicht auf neue Infrastruktur für fossile Energien gestrichen. Die USA wurden der weltweit größte Produzent von Öl und Gas, weil wir unser Land zu Tode fracken. Auch Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, fühlt sich dazu berufen, mit dem Fracking fortzufahren. Wir sagen außerdem, es braucht eine drastische Kürzung des Militärhaushalts um 75%, um die benötigten Investitionen in den Green New Deal tätigen zu können. Frage: Soll der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft dann überhaupt von der Privatwirtschaft getragen werden? Antwort: Nein, das ist ein weiterer Unterschied. Der ökosozialistische Green New Deal muss im Wesentlichen vom öffentlichen Wirtschaftssektor getragen werden. Es ist zu spät, einfach nur eine Treibhausgassteuer zu erheben, einige Regulierungen und Verpflichtungen zu beschließen. Die Industrie würde solche Maßnahmen mit Hilfe ihrer Lobbyisten und ihres politischen Einflusses verzögern. Wir müssen den gesamten Energiesektor, den gesamten Transportsektor übernehmen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Ich bin überzeugt, dass öffentliches Eigentum, öffentliche Investitionen und öffentliche Planung essentiell sind, um die Transformation so anzugehen, dass sie innerhalb von 10 Jahren erfolgen kann. Politische Kommentatoren in den USA warnen seit dem Jahr 2000 vor jeder Wahl davor, dass eine Stimme für die Grünen letztlich zum Sieg der Republikaner beitragen könne. Seinerzeit hatte der Kandidat ihrer Partei, Ralph Nader, fast 3 Millionen Stimmen erhalten. Präsident wurde jedoch George W. Bush. Was würden Sie jemandem antworten, der sagt: Ich finde das Programm der Grünen zwar gut, aber ich habe Angst vor einer zweiten Amtszeit von Trump? Antwort: Ich würde sagen, dass die Demokraten die reaktionäre Trump-Politik möglich gemacht haben. Denn ihre Politik basiert seit jeher darauf, die Interessen der Konzerne zu bedienen. Dies gilt umso mehr seit den 1970er Jahren, als sie aufhörten, sozialdemokratisch geprägte New Deal-Demokraten zu sein und zu de facto industriehörigen neuen Demokraten, ein von Ex-Präsident Bill Clinton geprägter Terminus, wurden. Die Demokraten waren Sozialliberale in dem Sinne, dass sie erklärten, Diskriminierungen verursachende Barrieren beseitigen zu wollen. Aber sie haben sich der stetig anwachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit nicht entgegengestellt. Die Demokraten waren über lange Strecken für jene Politik verantwortlich, die wir als Neoliberalismus bezeichnen. Dies führte zu Verbitterung innerhalb der Arbeiterklasse und in Teilen der weißen Mittelschicht, welche von rassistischen Kräften instrumentalisiert werden konnte. Diese machten Minderheiten zum Sündenbock: Migranten, Muslime, People of Color. Frage: Ist Joe Biden gegenüber Donald Trump denn nicht die weniger gefährliche Wahl? Als Linker sollte man für das stimmen, was man will, und Politiker dazu bringen, auf die eigenen Forderungen einzugehen. Wenn man hingegen das wählt, was man nicht will, bewegt man sich innerhalb der oben beschriebenen Dynamik, die das Land immer weiter nach rechts rückt. Es bleibt unwahrscheinlich, so die Frage des Interviewers, dass die Grüne Partei den nächsten Präsidenten der USA stellen wird. Was müsste geschehen, damit die Kampagne von Ihnen und Ihrer Vizepräsidentschaftskandidatin, der sozialistischen Aktivistin Angela Walker, als Erfolg bezeichnet werden kann? Antwort: Wir wollen, dass unsere grünen Lösungen Eingang in die Debatte finden und auch in die Mainstream-Medien. Gesundheitsversorgung für alle, College-Ausbildung für alle, eine Kürzung des Militärbudgets und die Investition der dadurch frei gewordenen Mittel in die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und den Schutz der Umwelt. Zudem geht es darum, eine Partei und eine Bewegung aufzubauen. Es wird ein Sieg sein, stärker als zu Beginn aus dieser Kampagne hervorzugehen. Und es endet nicht im November. Klar ist, je mehr Stimmen wir erhalten, desto mehr Einfluss auf politische Prozesse gewinnen wir. Als ich 2014 zur Gouverneurswahl in New York gegen Amtsinhaber Andrew Cuomo antrat, haben wir mehr als 184.000 Stimmen gewonnen, beinahe 5%. Cuomo sah sich gezwungen, immerhin 3 unserer Forderungen zu übernehmen, die er zuvor nie unterstützt hatte: den Stopp des Frackings im ganzen Staat in New York, einen Mindestlohn von $15 pro Stunde und bezahlte Familienpflegezeit. Das zeigt, dass man kein Amt gewinnen muss, um Ergebnisse vorweisen zu können. Daher sage ich den Leuten: Stimmt für das, was ihr wollt, und lasst die Politiker sich um eure Stimmen bemühen. Verschwendet eure Stimme nicht, indem ihr sie für etwas einsetzt, das ihr gar nicht unterstützt. Ich verlasse einen Auszug aus einem Interview, das die Junge Welt mit dem US-Ökosozialisten Herrn Howie Hawkins führte. Das Interview in seiner Gänze kann nachgelesen werden in der Ausgabe von Junge Welt vom 27.06.2020. So klingt es, wenn man seine Musik auf dem Hühnerhof spielt. Homegrown singt der alte Neil Young da, auf seinem Bauernhof in Kalifornien. Er steht mit Gitarre und Mundharmonika inmitten einer Schar Hühner, die scharren da mit ihren Hühnerkrallen auf dem Boden herum. Kappe auf dem Kopf, Holzfällerhemd vor einer alten Scheune, kurz vor Sonnenuntergang. Homegrown, Barnyard Edition. 45 Jahre unter Verschluss gehaltenes Album. Jetzt ist es da. Das Album Homegrown, also zu Hause gewachsen, Hausgewächs, Hausgewachsen, Homegrown von Mr. Neil Young. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 169. Ein Putsch wird zum Krieg. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Der Funke, der den Putsch auslöste, kam überraschend. Am Nachmittag des 17. Juli 1936 saß in der zum spanischen Marokko-Protektorat gehörenden Küstenfestung Melilla eine Gruppe von Verschwörern zusammen, als sich von Hinweisen alarmierte Sicherheitskräfte, die von einem Regierungsvertreter begleitet wurden, unter Vorlage einer Durchsuchungsanordnung Zutritt zu verschaffen versuchten. Die Überraschten riefen eine Einheit der spanischen Fremdenlegion zu Hilfe. Der junge Offizier, der die Sicherheitskräfte anführte, wechselte daraufhin spontan die Seite. Die Putschisten übernahmen die Initiative und brachten die Festungsstadt unter ihre Kontrolle. Der kommandierende General, der die Durchsuchung angeordnet hatte, wurde verhaftet und später hingerichtet. Die Regierung in Madrid wurde völlig überrascht. Der Oberkommandeur der Afrika-Armee, Agustín Gómez Morato, der nach ersten Hinweisen von der Regierung nach Melilla entsandt worden war, kam zu spät und wurde nach seiner Ankunft verhaftet. Dieser militärische Vorfall zwang die Verschwörer zum Handeln und zum Vorziehen ihrer Aufstandspläne, da andernfalls das gesamte Unternehmen zu scheitern drohte. In Tetuan wurden der Hohe Kommissar für Marokko abgesetzt, mit Waffengewalt der strategisch wichtige Flugplatz in Besitz genommen und nach der Widerstand der Regierungstruppen gebrochen. Die Falange sowie andere zivile Einheiten, die mit Pistolen ausgestattet wurden, erhielten den Auftrag, politische und gewerkschaftliche Einrichtungen zu übernehmen und deren Führer festzunehmen. Oberst Juan Yagüe, Mitglied der Falange und von Mola, dem Organisator des Putsches, zum Initiator des Aufstandes in Marokko designiert, sicherte sich zunächst die Kontrolle von Ceuta, wo er stationiert war. Binnen weniger Stunden hatten die Aufständischen die zivilen Regierungsvertreter und die der Regierung loyalen Offiziere ausgeschaltet. General Franco, dem das Kommando über das Afrika-Heer übertragen werden sollte, richtete nach Bekanntwerden der Erhebung in Marokko einen flammenden Aufruf an alle Divisionskommandeure und Flottenchefs, sich der Erhebung anzuschließen. Franco bestieg ein britisches Flugzeug, das über monarchistische Mittelsmänner von London aus nach Gran Canaria entsandt worden war. Es brachte ihn zunächst nach Casablanca und nach Klärung der Lage im spanischen Protektorat am anderen Morgen nach Tetuan, dem Sitz des Hohen Kommissars. Dort übernahm er das Truppenkommando von Yagüe. Dem Beginn des Aufstandes in Marokko folgte die Erhebung einer Vielzahl von Garnisonen auf dem spanischen Festland. Von Sevilla aus sollte General Gonzalo Queipo de Llano Andalusien unter Kontrolle bringen. Sevilla war an jenen Tagen ein sozialer Unruheherd und in den Garnisonen bestand keine besondere Neigung, sich dem Putsch anzuschließen. Als die Nachricht der Erhebung innerhalb des Divisionsstabes die Runde machte und hitzig diskutiert wurde, trat der divisionsfremde General, ihm war aufgrund seiner zweifelhaften Loyalität der Regierung gegenüber die militärisch unbedeutende Leitung der Zollwache übertragen worden, am Nachmittag des 18. Juli in Erscheinung. Nach der Weigerung des Divisionskommandeurs und seines Stellvertreters, sich der Bewegung zur Rettung Spaniens anzuschließen, übernahm Queipo de Llano Kraft seines Dienstranges handstreichartig die Stellung und ließ die militärische Führung verhaften. Wichtige Teile der Einheiten schlossen sich allerdings dem Putsch nicht an, so dass innerhalb der Stadt heftige Kämpfe ausbrachen. Insbesondere durch den Einsatz der Artillerie und der Guardia Civil, die sich ihm angeschlossen hatte, gelang es Queipo de Llano bis zum Abend, die Innenstadt zu kontrollieren. Die Wohnviertel wiederum lagen zunächst in den Händen schlecht bewaffneter republikanischer Arbeiter, die sich hinter Barrikaden verschanzten, aber lediglich wenige Tage Widerstand leisten konnten. Auf Befehl von Queipo de Llano erhoben sich die Garnisonen von Córdoba, Jerez de la Frontera und Cádiz, deren Kommandos teilweise in die Verschwörungspläne eingeweiht waren. General José Varela, der bereits am Staatsstreichversuch unter General Sanjurjo beteiligt gewesen war, wurde aus der Internierung in Cádiz befreit und ihm gelang es von dort aus, nachdem zunächst scheinbar die organisierten Arbeiter durch einen Generalstreik die Macht über die Stadt erlangt hatten, die Städte Sevilla, Córdoba und Cádiz zu einem zusammenhängenden Herrschaftsgebiet zu vereinen. Der kommandierende General der Region Granada, Miguel Campins, zögerte allerdings zwei Tage lang, sich dem Kommando von Queipo de Llano zu unterstellen. Dann entlud sich aber auch hier die Gewalt der Aufständischen. Insbesondere das von Arbeitern bewohnte Stadtviertel Albaicin geriet unter das Feuer der Artillerie. Im Anschluss daran zogen phalangistische Todesschwadronen durch die Straßen und holten der Opposition verdächtige Männer aus den Häusern. Eines der berühmtesten Opfer war der Dichter Federico García Lorca, der in den Morgenstunden des 19. August 1936 erschossen wurde. Das kurzzeitige Zögern sollte Campins später teuer zu stehen kommen. Er wurde verhaftet, vor ein Militärgericht gestellt und auf Betreiben Capos, trotz massiver Interventionsversuche Francos aufgrund enger kameradschaftlicher Bande, hingerichtet. Von allen Chefs einer Militärregion schloss sich lediglich General Miguel Cabanellas, der sein Truppenkommando in Zaragoza innehatte, den Aufständischen an. Hier, wie in anderen Landesteilen, war als Reaktion auf die Erhebung der Generalstreik ausgerufen worden. Doch gelang es Cabanellas, in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli mit Unterstützung der Polizeikräfte und der Guardia Civil den Widerstand der in dieser Stadt besonders starken anarchistischen Kräfte zu zerschlagen und die Lage für die Aufständischen zu sichern. Um in dieser unübersichtlichen Anfangsphase die Lage zu stabilisieren, entsandte der spanische Ministerpräsident und Verteidigungsminister Casares Quiroga den General Miguel Núñez de Prado im Flugzeug nach Zaragoza. Diesem war es in Madrid gelungen, die Loyalität der Luftwaffeneinheiten zur Regierung zu sichern, und er sollte nun Cabanellas nach Madrid beordern. Núñez de Prado wurde unmittelbar nach der Landung in Zaragoza festgenommen und trotz der Freundschaft mit Cabanellas nach Pamplona überführt und dort standrechtlich erschossen. Cabanellas ließ große Mengen an Waffen und Munition nach Pamplona zu Mola bringen, um dort die Milizen der Carlisten, die sich den Putschisten angeschlossen hatten, auszurüsten. Die Kommandantur von Navarra gehörte wiederum zur Militärregion Burgos. An deren Spitze stand General Domingo Batet, der sich ebenfalls weigerte, sich dem Aufstand anzuschließen. Er wurde verhaftet und, obwohl sich Queipo de Llano vehement für ihn einzusetzen versucht hatte, wenige Monate später hingerichtet. General Andrés Saliquet, der aufgrund seiner Ablehnung der republikanischen Ordnung zu diesem Zeitpunkt kein Truppenkommando innehatte, wurde nach Valladolid entsandt, um den Kommandeur der dortigen Militärregion dazu zu bewegen, das Kriegsrecht auszurufen und sich dem Aufstand anzuschließen. Die Auseinandersetzungen zwischen beiden Generälen führten schließlich zu einem Schusswechsel, bei dem es zu Toten und Verletzten kam. Der Chef der Militärregion wurde am Knie verletzt, abgeführt und standrechtlich erschossen. Saliquet übernahm das Kommando. In der Stadt kam es tags darauf zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der organisierten Arbeiterschaft, insbesondere den Eisenbahnarbeitern und militärischen Einheiten, die wie andernorts blutig niedergeschlagen wurden. Repressionen gegen die Arbeiterschaft wurden dabei überall konsequent umgesetzt, wie Mola es als Losung ausgegeben hatte. Der Gegner solle durch einen harten Schlag ausgeschaltet werden. Dabei sollten alle Partei- und Gewerkschaftsführer, die nicht Teil der Koalition der Aufständischen waren, inhaftiert und Rebellion und Streiks mittels drakonischer Strafen im Keim erstickt werden. Der oberkommandierende General von San Sebastian zögerte ebenfalls, den Kriegszustand auszurufen und beschränkte sich darauf, die Truppen zu kasernieren. Die Regierungstreuen waren somit hier in der Lage, rasch zu handeln und isolierten die Aufständischen, die nach wenigen Tagen aufgeben mussten. In Katalonien scheiterte der Aufstand ebenfalls. Die aufständischen Militärs verließen zwar am Morgen des 19. Juli die Kasernen und suchten die Entscheidung auf der Straße, sie wurden aber durch Polizeikräfte und die Guardia Civil, die der Zivilgewalt treu geblieben waren und mit Unterstützung der mächtigen und gut organisierten anarcho-syndikalistischen Verbände zurückgeworfen, obwohl sich die Generalitat geweigert hatte, die organisierte Arbeiterschaft zu bewaffnen. Zu dem Erfolg trug entscheidend bei, dass der Regionalregierung die Vorgehenspläne der Aufständischen zur Übernahme der Machtzentren bekannt geworden waren. General Manuel Godet, der als Militärbefehlshaber die Erhebung auf der Insel Mallorca herbeigeführt hatte, traf am Nachmittag im Hauptquartier in Barcelona ein. Er sollte es als freier Mann nicht mehr verlassen. Am Folgetag wurde die Erhebung vollständig niedergeworfen. Die Anarchisten, die im Rahmen der Kämpfe große Mengen an Waffen erbeutet hatten, wurden zum zentralen Machtfaktor in Katalonien. Godet wurde wenige Wochen später hingerichtet. Auch an einer Vielzahl anderer Orte ereigneten sich in den ersten Tagen bewaffnete Zusammenstöße. In Cuenca kam es zu Kämpfen und in Guadalajara wurde die Erhebung durch ein Zusammenwirken von regierungstreuen Militäreinheiten, Guardia Civil und Miliz unterdrückt. In der Extremadura hielt General Luis Castillo zunächst die Stellung. In Oviedo wiederum gelang es dem Kommandeur, Oberst Antonio Aranda, die Umzingelung durch bewaffnete Minenarbeiter zu lösen, indem er seine Regierungstreue vorgab. Nach Abzug der Milizen besetzte er die Stadt und Oviedo wurde zu einer belagerten Festung. In der Militärregion Galizien ließ Oberst Martin Alonso den oberkommandierenden General absetzen und diesen und andere hochrangige Offiziere hinrichten. Die Verteidigungsmaßnahmen des Zivilgouverneurs mittels regierungstreuer Polizeikräfte wurden durch massiven Artilleriebeschuss erstickt. Galizien fiel an die Aufständischen. Kleinere Widerstandsnester wurden nach und nach beseitigt. Ein Großteil der Generalität hatte an der Loyalität zur Republik festgehalten. So war die Ausgangsposition der Putschisten schwierig und ein Erfolg des Putsches ohne die rasche Einnahme Madrids und damit der zentralen Regierungsstellen kaum mehr wahrscheinlich. In der Militärregion Madrid konzentrierten sich beträchtliche Truppenteile, die über große Waffenbestände verfügten, und hier liefen vor allem die Kommandostrukturen für das gesamte Staatswesen zusammen. Die Ausgangsbedingungen der Verschwörer waren in der spanischen Hauptstadt ohnehin nicht günstig, da sie hier keinen Zugriff auf die Kommandozentralen fanden. Zwar war die Falange in der Hauptstadt stark vertreten, doch wurde sie, seit den Volksfrontwahlen im Februar, durch den Staatsapparat verfolgt. Ihre Führer waren inhaftiert. Die Sicherheitskräfte und die Guardia Civil folgten den Anweisungen der Regierung und die politisierten Arbeitermassen dominierten das Stadtbild. Noch am Abend des 18. Juli sprach die Passionaria, genannte Kommunistenführerin Dolores Ibárruri, den berühmt gewordenen Satz »No pasarán«, sie werden nicht durchkommen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 169, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Verlag C.H. Beck, OHG München 2006 erschienen. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón con un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. ¡Venga, vaya, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ya sabes mi paradero! ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Este es Sommer in Niemandsland. Ziehen von West nach Ost. Ich lieg im Bett und denk an dich und wie es früher war. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt doch Atemlos. Der Himmel glüht wie heißes Eisen. Ein kleiner Vogel singt ganz leise unser Lied. Sieh da, Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Reisen und grauer Regen löscht die Feuer. Ach, küss mich noch einmal. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt doch lichterloh. Zauberland ist abgebrannt und brennt doch lichterloh. Historische Schaltreise 12, Kapitel 3 und 4. Herr Rheinstadt, meine Damen und Herren, Herr Rheinstadt in den internationalen Supermarkt der Verschwörungstheorien. Hier ist für jeden etwas dabei. Heute im Sonderangebot die jüdische Weltverschwörung. Greifen Sie zu, dann QAnon-Verschwörung. Die gibt es als Gratis-Paket dabei. Ja, da schauen Sie blöd aus der Wäsche. Aber wir leben jetzt alle in einem schlechten B-Film. Mit einem saublöden Drehbuch und grässlichen Akteuren. Schrott. 11 Millionen Masken, alle Schrott. Betrügerische Verpackungen, gefälschte Produkte von China lernen, heißt bescheißen lernen. Lass die Hassprediger einfliegen. Von China lernen heißt fälschen lernen. Alles nepp. Spritzt den Kranken am besten Desinfektionsmittel direkt in die Venen. Die großen Medien sind unterwandert. Das, was Sie nicht sagen. Ja, QAnon. Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Da ist die Wahrheit. Oder in die Lungen. Kennedy haben sie umgebracht, nur weil er die Mafia und das Pentagon gestört hat. Trump stört mittlerweile die gesamte Bevölkerung. Hier ist eine Durchsage der Polizei. Da sie sich. Herr Prime Minister, Ihr Herdenimmunitätsexperiment ist gescheitert. Es drohen 500.000 Tote. Ist doch scheißegal. Die sind doch alle saublöd. Sollen ruhig verrecken. In ein paar Wochen haben die Wähler das doch alles vergessen. Berlin, Rosa-Luxemburg-Platz. Ein Mann mit einer roten Maske in einem schwarzen Mantel fuchtelt den Polizisten vor der Absperrkette mit einem selbstbemalten Pappschild vor der Nase herum. Merkel mordet Deutsche. Das Allerneueste, die Schutzmütze gegen Handystrahlen und Satellitengehirnpeilung aus dem Weltall. Schützen Sie Ihr Gehirn, schützen Sie Ihre Gedanken. Tragen Sie unsere modernen Aluhüte. 750 Hasspray. Nur 39 Euro das Stück. Es gibt nur 39 Euro. Auch in modischer Kupferfarbe. 5G ist Verbreitungsbeschleuniger des Coronavirus. Lass die Hasspray einfliegen. Spritzt euch Bleichmittel in die Venen. Der neoliberale Raubzug der letzten Jahre hat das öffentliche Gesundheitssystem in Europa zerrüttet. Abzocker, Privatisierungsexperten, Parasiten. Und jetzt fehlen Betten, Ausrüstung, Personal. Hilfe, die Investoren sind da. Gehaltskürzungen, Arbeitshetze, höheres Risiko für die Patienten. Sollen sie doch abkratzen, ist uns doch egal. Die Hauptsache, die Kasse stimmt. 540 Milliarden Wiederaufbaufonds. Ach, die wollen Zuschüsse ohne Rückzahlung. Eurobonds gibt's nicht. Die Kanzlerin ist da sehr kategorisch. Sagen Sie das, Herrn Sanchez. Achtung, hier spricht das Gesundheitsministerium. Bitte injizieren Sie sich keine Reinigungsmittel. Bitte injizieren Sie sich keine Reinigungsmittel. Schon mal was von Pflanzwings gehört? Die Toten werden wieder auferstehen. Der Präsident blickt herausfordernd in die Kameras der Presseagenturen. Wenn Katalonien ein freier und unabhängiger Staat sein wird, werden die Coronavirus-Toten wieder auferstehen. Als freie Bürger. Halleluja! Planzwings, merken Sie sich das. Spanien tötet! Spanien tötet! Freiheit! Spanien tötet! Spanien tötet euch! Spanien tötet! Herr Sanchez, die Wissenschaftler sind da und warten. Ja, lass sie ordentlich schmoren. Und verteilt ein paar Flaschen guten Cognac. Die Agenten des weltgrößten Risikoinvestitionsfonds BlackRock stehen mit 200 Anwälten vor der Tür. Sie haben sich vorgenommen, alle Regierungen dieser Welt, im Namen aller Großkonzerne dieser Welt, auf einen Schadensersatz mit der Rekordsumme von 800 Trillionen Dollar zu verklagen. Trillionen! Wie lautet der Befehl? Reinlassen oder mit dem Maschinengewehr draufhalten? Reinlassen! Lass die bloß nicht rein. Haltet direkt mit dem Maschinengewehr drauf. Verschwörungstheoretiker rennen durch die Straßen und schreien: Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Ich will mein Leben zurück. Währenddessen, Minneapolis, New York, Seattle. In der Freien Republik werden die Toten von 1714 wieder auferstehen. Als freie Menschen. Und die Toten von 1714. Ein Mann in einem schwarzen Mantel ruft: Merkel mordet Deutsche. Ach, wir behaupten einfach, die Regierung habe das Virus aus Venezuela importiert. Es kommt bei unseren Wählern gut an. Es gibt genug Vollidioten, die uns das abkaufen. Tut Buße, betet. Nur so könnt ihr euch reinigen von den Sünden dieser Welt. Nur so werdet ihr dem Virus entkommen. Nur die Gottesfurcht wird euch retten. Madrid, Plaza del Sol. Der neofaschistische Redner ist in Schwung gekommen. Alle Spanier sind jetzt direkt von den linksextremen Experimenten der Regierung bedroht. Diese Regierung mordet Spanier. Sie haben das Virus aus Venezuela importiert, um das spanische Volk zu unterjochen. Die Anklage lautet: Massenmord am spanischen Volk. Massenmord am deutschen Volk. Spanien tötet uns. Planzwings. Merkel mordet Deutsche. Merken Sie sich das. Frage: Was ist gefährlicher als ein Schimpanse, der vor einer Menschenmenge steht und mit einer Pistole herumfuchtelt? Antwort: Ein Schimpanse, der vor einer Menschenmenge steht und eine Fahne schwenkt. Pestfahnen hängen über dem Palast. In den Straßen quillt es aus den Rauchtöpfen. Möge Gott uns beistehen. Mögen die Heiligen uns beschützen. Bombay. Paramilitärische Einheiten mit Gasmasken treiben die Menschen mit Schüssen von der Straße. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Wer sich den Anweisungen der Gesundheitsbehörde widersetzt, wird erschossen. Achtung, Achtung! Schusswaffen ist brav. München. Eine Gruppe Verschwörungstheoretiker greift ein Kamerateam des staatlichen Fernsehsenders an. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Auch Linksradikale sind mit von der Partie. Sie haben Schlagstöcke. Einer Reporterin brechen sie den Arm. Lügenfatze, schreit ein Vermummter. Läutet die Glocken, ihr Heiden aus der schlafenden Stadt. Läutet die Glocken von den Heiligtümern über Täler und Flüsse, weit und breit. Die Welt ist auf ihrer Seite und die Zeit läuft rückwärts, gleich wie die Braut. Herr Präsident, der Nationale Sicherheitsrat ist der Auffassung, dass jetzt der Moment für den Plan Sphinx gekommen ist. Herr Präsident, der Nationale Sicherheitsrat ist der Auffassung, dass jetzt der Moment für Plan Sphinx gekommen ist. Der Schäfer schläft bei den Weiden am Fluss und die Schafe irren verloren am Berg. Ja, wir sind alle dazu verdammt, in einem schlecht gemachten B-Film zu existieren. Und das Drehbuch ist grässlich. Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, stadtbekannte Rechtsextreme, alle sind sie dabei. Die Regierung will euch einen Chip unter die Haut pflanzen. Das Virus geschickt. Der alte Mann mit dem Ziegenbart steht auf der Reichstagswiese. Er hält eine Flüstertüte in der Hand. Schaulustige strömen herbei. Der Herr hat uns das Virus geschickt, um die Schwachen und die Unwürdigen aus dem Volkskörper zu eliminieren. All die Asozialen, all das unwürdige Leben, hinweg damit. Also, es wird bald Gesundheitspässe geben. Die Bürger werden eingeteilt in A-, B- und C-Bürger. A-Bürger, das sind die Gesunden. B-Bürger sind die, die das Virus schon einmal hatten. Und C-Bürger sind die, die das Virus hatten und es immer noch haben. Und wir wissen nicht, wann es in ihnen wieder ausbricht. Und die kriegen nun erstmal ihre Bürgerrechte aberkannt. Hereinspaziert in den Supermarkt der Verschwörungstheorien. Hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Für die Christen haben wir die Apokalypse zu bieten. Für die Islamisten ebenfalls. Covid-19 ist eine Strafe Gottes für die Ungläubigen. Für die Antisemiten haben wir die jüdische Lobby. Die Wurzel allen Übels. Rothschild und so. Dann natürlich die Chinesen, die wollen etwas vertuschen. Der heimtückische Asiate, kennen Sie doch, aus vielen Hollywood-Filmen. Oder die 5G-Mobilfunkstandards. In der Stadt Wuhan kommt es zu höherer elektromagnetischer Strahlung. Tausende vertuschte Todesfälle. Davon wollen die Chinesen ablenken. Dafür haben sie SARS-CoV-2 kreiert. Aber nun kommt der allerfieseste, Bill Gates. Hassfigur Nummer 1. Er hat das Corona erfunden, um die Weltbevölkerung zu reduzieren und zwangs zu impfen. Er will die Weltherrschaft. Mit Unterstützung von Angela Merkel und Jens Spahn und den Juden. Alle hängen mit drin, alle Mächtigen. Außer Trump. Geheimgesellschaften, Eliten, geheime Logen, Sekten. Hereinspaziert in den Supermarkt der internationalen Verschwörungstheorie. Hier ist für jeden etwas dabei. Bill und Melinda Gates Foundation. Denkt an QAnon. Banker, Politiker, Prominente unterhalten einen internationalen Kinderhändlerring. Da werden Jungen und Mädchen in unterirdischen Lagern gehalten, um das Lebenselixier aus ihnen zu gewinnen. Adrenochrom. Sie stehen auch mit Gates in Verbindung. Ei, Alter, ich werde die Redaktionsräume stürmen. Ich will die Schweine erwischen. Diese scheiß Journalisten. Und ich will sie aus dem fünften Stock schmeißen. Ich aber sage euch. Die großen Medien sind unterwandert. Ja, QAnon. Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Wer ist die Wahrheit? Auferstehen. Und die Corona-Toten werden mitmarschieren. Und die Toten von 1740 auch auferstehen und mitmarschieren. Madrid, Plaza del Sol. Der neofaschistische Redner ist in Schwung gekommen. Historische Schaltkreise 12, Kapitel 3 und 4. Guten Abend, hier ist CNN mit den Sondermeldungen aus Virus City. Berlin. Ein Trupp Aluhüte-Freaks steht mit wutverzerrten Gesichtern vor dem Absperrgitter und schreit Hassparolen gegen die Kanzlerin. Merkel, Merkel, Deutsche. Impfgegner halten ihre selbstbemalten Pappschilder hoch. Keine Zwangsimpfung in Deutschland. Ein ZDF-Kamerateam wird von einer Gruppe Vermummter angegriffen. Drecksäue, Lügenpresse, Drecksfotzen, schreit der Mob. Vor dem Reichstag sieht man Reichskriegsflaggen wehen. Radikalisierte und Verschwörungstheoretiker schreien Parolen. Der Volkskörper ist gesund, die Kranken seid ihr, schreit ein erzürnter Greis im Kampfanzug. Ein blondes Mädchen mit einer mittelalterlichen Pestmaske schwenkt einen Rauchtopf vor dem Kölner Dom. Die Alten und die Schwachen aussortieren, schlägt ein Minister vor. Immunitätsausweise, schreit der Conseiller de Salud. Wer nicht gesund ist, ist es auch nicht wert zu überleben. Nur die Stadt. Herr Seuchenrat, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass überwiegend junge, gesunde Männer an der Seuche gestorben sind. Ach, Pappalapapp, das waren zur Hälfte Schwuchteln. Und die andere Hälfte waren Opfer von heimtückischen chinesischen Virenattacken. Im Grunde geht es darum, ideologische Viren in Umlauf zu bringen und den politischen Diskurs zu vergiften. Dabei wird die Kette Tatsachen, Informationen und Meinungen umgekehrt. Und das auf globaler Ebene. Ja, in der Tat. Mad Dr. Li Yongping und seine Mitarbeiter haben den Covid-19 in die Bevölkerung eingeschleust. Einer seiner Leute hatte das Virenzeug in einen Parfümzerstäuber am Marktstand von Herrn Chao Qian hineingegeben. Eine kleine Duftblobe, junge Frau. Eine kleine Duftblobe, junge Frau. Chanel Nummer 3, immer hierher, immer hierher. Chanel Nummer 3, Sonderpreis, Sonderpreis. Schon mal was vom Plan Sphinx gehört? Währenddessen Minneapolis, New York, Seattle, Los Angeles, San Francisco, Boston, Washington. Überall ist die Hölle los. Die wutentbrannten Menschen ziehen in Massen durch die Innenstädte und protestieren gegen die rassistische Totschlagspolitik der Polizei gegen schwarze Bürger. Der Präsident verzieht sein Pfannkuchengesicht zu einer wutverzerrten Fratze. Dann schicke ich Ihnen das Militär auf den Hals. Diese Linksextremisten, diese Gewalttäter werden unser schönes Amerika nicht kaputt machen. Los, schickt die Jungs rein. Ausgangssperre, Plünderer werden ab sofort erschossen. Plünderer werden auf der Stelle erschossen. Werfen wir auch einen Blick auf unseren Klassiker, die Bevölkerungsvernichtungsverschwörung. Dieser Planet kann sich nur wieder erholen, wenn 90% der Weltbevölkerung von seiner Oberfläche verschwinden. Dafür brauchen wir das Supervirus, die Mutter aller Viren. Montagnacht, 2.35 Uhr Ortszeit. Geheimlabor der Global Care Force Save the World Corporation. Irgendwo im Bundesstaat Oregon. Wissenschaftler, Geheimdienstbosse, Großindustrielle, Finanzbarone, Militärführung, National Security Council, alle sind versammelt. Der Plan Sphinx wird um Punkt 3 Uhr Westküstenzeit aktiviert. Der Moment für eine Änderung der demokratischen Spielregeln ist gekommen, verstehen Sie? Was nützt uns dieser schöne Planet, wenn wir demnächst alle darauf krepieren? Nur die Ratten und die Küchenschaben werden die Pandemie überleben. Plan Kafka. Verwandeln wir uns in Küchenschaben. Der Präsident hat eine Idee. Wir können den globalen Wettlauf gegen China nur gewinnen, wenn wir uns ihnen anpassen. Wir müssen ein Einparteiensystem und eine Diktatur aufbauen. Mit einem Diktator auf Lebenszeit. Und der werde ich. Achtung, Achtung! Eine Mitteilung an alle freien Reichsbürger! Das Merkel-Regime tötet Deutsche! Der heimtückische Asiate, kennen Sie ihn? Ich bin Hollywood-Filmer. Der Herr hat uns das Virus geschenkt. Der Herr hat uns das Virus geschenkt. Sieben Schrauben halten mich zusammen. Sieben Schrauben, sieben Schrauben. Ich singe und ich singe, bis das Hundertauge schläfrig wird. Ich stehl die ganze Herde, ich gehe rückwärts in meinen eigenen Spuren. Der starke Mann, er trägt ein Kleid, ein Geschenk von mir, er weiß es nicht, es brennt sich tief in seine Haut. Sieben Schrauben halten mich zusammen. Schrauben, sieben Schrauben. Eines Tages ziehe ich sie heraus, ordne meine Fragmente, nehme mich zusammen und mische das Alphabet. Ziehe aus dem Ozean der Möglichkeiten ein neues Ich, uneindeutig, für immer neu. Seven screws hold me together. Seven screws, I sing and I sing until the hundred eyes get sleepy. The strong man now wears a dress, it burns itself deep into his skin. Seven screws, seven screws. One day I take them out, I reassemble all the parts, I rearrange the alphabet, and out of the sea of possibilities, I draw myself anew. Non-binary, I forever knew. Hier spricht die katholische Kirche. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 29. Juni 2020. Die Absolution wird Ihnen erlaubt. Die erste Meldung kommt aus Teheran. Iran erlässt Haftbefehl gegen US-Präsident. Der Iran hat Haftbefehl gegen US-Präsident Donald Trump sowie weitere mehr als 30 Personen erlassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag berichtete, erklärte der Staatsanwalt Ali Al-Qasimir am Montag in Teheran, ihnen würden wegen der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani Anfang Januar Mord- und Terrorverbrechen vorgeworfen. Die internationale Polizeibehörde Interpol sei um Hilfe bei der Festnahme gebeten worden. Tja, soweit ist es gekommen. Schurkenstaaten erlassen Haftbefehle gegen gewählte demokratische Präsidenten. Pfui Teufel, kann man da sagen. Jetzt fehlt nur noch, dass Venezuela in den USA einen Gegenpräsidenten ausruft und ihn mit Geld und Waffen unterstützt, um die Regierung Trump zu stürzen. Dann wäre die verkehrte Welt komplett. Die nächste Nachricht kommt aus Jackson, Mississippi. Mississippi wird die Symbolik der einstigen Sklavenhalterstaaten der USA aus seiner Fahne entfernen. Das beschloss am Montag Ortszeit das Parlament des Bundesstaates. Mississippi war der letzte verbliebene Staat im Süden der USA, der noch die Symbolik der Südstaatenkonföderation des 19. Jahrhunderts verwendete. Die Südstaaten hatten im Bürgerkrieg mit dem Norden von 1861 bis 1865 für den Erhalt der Sklaverei gekämpft. Der Senat von Mississippi stimmte mit 37 gegen 14 Stimmen für den Schritt. Und verlangen Sie die Suite Ihrer Majestät. Brüssel, die EU, hat die Wirtschaftssanktionen gegen Russland offiziell verlängert. Der Ministerrat setzte am Montag die am 19. Juni vom EU-Gipfel vorgegebene Vorgabe um, wie eine Sprecherin mitteilte. Die EU hatte die Handels- und Investitionsbeschränkungen trotz Milliardenverlusten für Unternehmen in den Mitgliedstaaten zuletzt im Dezember bis zum 31. Juli verlängert. Sie sollen nun bis zum 31. Januar 2021 gelten. Begründet werden die Zwangsmaßnahmen mit dem Konflikt im Donbass. Nach der aktuellen EU-Beschlusslage kann Russland erst auf eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen hoffen, wenn die Vereinbarungen des Minsker Friedensplanes nach Ansicht Brüssels komplett erfüllt sind. Unter EU-Diplomaten wird davon ausgegangen, dass die Sanktionen Russland bereits einen dreistelligen Milliardenbetrag gekostet haben. Doch auch die Wirtschaft in den EU-Ländern wird in Mitleidenschaft gezogen, da die Strafmaßnahmen den Handel vieler Unternehmen mit Russland erschweren und Moskau im Gegenzug Einfuhrverbote für Agrarprodukte wie Obst und Fleisch verhängt hat. Wien-Ankara. Ankara und Wien bestellen Botschafter ein. Die Angriffe der Faschisten der Bewegung Graue Wölfe auf kurdische und andere linke Gruppen in einem Stadtteil von Wien haben ein diplomatisches Nachspiel. Österreich und die Türkei baten den Botschafter des jeweils anderen Landes am Montag zum Gespräch ins Außenministerium, wie ein Ministeriumssprecher in Wien bestätigte. Österreichs Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP erklärte, es sei inakzeptabel, dass auf österreichischem Territorium türkische Konflikte ausgetragen würden. Aus Sicht von Ankara wiederum waren die kurdischen Proteste von der Arbeiterpartei Kurdistan PKK organisiert. Und die sei ja eine Terrorvereinigung. Kommen wir zu Nachrichten aus der BRD. Wiesbaden. In Deutschland ist die Zahl der Jobs gestiegen, in denen der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wurde. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamtes am Montag galt er im April 2019 für gut 1,4 Millionen Beschäftigte. Im Vorjahr waren es nur 383.000 solcher Tätigkeiten gewesen. Weiterhin wurden im April 2019 aber auch noch fast 530.000 Erwerbsverhältnisse registriert, in denen weniger als der Mindestlohn gezahlt wurde. Düsseldorf. Nach massenhaften Infektionen mit dem Coronavirus in einer Fleischfabrik des Unternehmens Tönnies bleibt das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh für eine weitere Woche bis zum 7. Juli eingeschränkt. Das sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU am Montag in Düsseldorf. Das Robert-Koch-Institut hatte in der Nacht zu Montag neue Zahlen veröffentlicht, wonach im Kreis Gütersloh als einzigem bundesweit die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage noch deutlich über der Marke von 50 liegt. Man habe nun 112,6 Fälle in diesem Zeitraum registriert, nach zuvor 132,9 am Sonntag. Thema Finanzverbrechen, Financial Crime. Der in einen Milliardenskandal verwickelte Bezahldienstleister Wirecard steht nun offiziell unter Kontrolle des Rechtsanwalts Michael Jaffe als vorläufigem Insolvenzverwalter. Das ordnete das Amtsgericht München am Montag nach dem am vergangenen Donnerstag eingereichten Insolvenzantrag des Unternehmens an. Eine konkrete Folge für die Aktiengesellschaft ist unter anderem, dass nun der anwaltliche Insolvenzverwalter die Entscheidungshoheit über die Finanzen von Wirecard hat. Berlin, ein neuer Reichstagsbrand. Nach dem Brand an einer Spanplatte am Berliner Reichstagsgebäude hat sich nach Polizeiangaben am Montag eine Frau selbst gestellt. Ein politisches Motiv sei demnach zunächst nicht erkennbar. In der Nacht zum Montag hatte laut Feuerwehr eine kleine Fläche einer Spanplatte an einem Fenster an der Ostseite des Gebäudes Feuer gefangen. Der Brand wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Da das Reichstagsgebäude unter besonderem Schutz steht, wurden zunächst mehr Feuerwehrleute gerufen, als letztendlich nötig waren, hieß es. Erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss? Schrumpfender Kapitalismus. Düsseldorf. Die Einzelhandelskette Real hat die Schließung von 8 der derzeit noch 276 Filialen angekündigt. Die Märkte in Berlin-Spandau, Duisburg-Süd, Herten-Westerholt, Leisling-Weißenfels, Mönchengladbach-Reit, Bitterfeld-Wolfen, Frankenthal und Goslar sollen im kommenden Jahr den Betrieb einstellen, wie Real am Montag mitteilte. Betroffen seien knapp 700 Mitarbeiter. Der russische Finanzinvestor SCP hatte erst am vergangenen Donnerstag die Kontrolle bei Real von der Metro AG übernommen. Er will den Konzern zerschlagen und hat bereits den Verkauf von insgesamt 141 Real-Filialen an Kaufland und Edeka vereinbart. Das Massenmedium. Thema Wirtschaft. US-Fracking-Konzern meldet Insolvenz an. Oklahoma. Der US-Fracking-Konzern Chesapeake Energy hat wegen der stark gefallenen Energiepreise am Sonntag Ortszeit Gläubigerschutz angemeldet. Man wolle unter dem Schutz von Kapitel 11 des Insolvenzrechts die Kapitalstruktur des hochverschuldeten Unternehmens neu ordnen, teilte Konzernchef Robert D. Lawler am Sonntag in Oklahoma mit. Der Preisverfall bei Erdgas und Öl sowie ein Angebotsüberschuss infolge des Fracking-Booms belasten das Geschäft des Unternehmens. Die Corona-Krise hat die Nachfrage drastisch einbrechen lassen. Die Bewohner von Oklahoma werden aufatmen können. Die durch Fracking erzeugte Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung, Verschmutzung des Bodenwassers und die kleinen Erdstöße werden erst einmal aufhören. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Planet Erde. Nicht vergessen, am morgigen Dienstag, dem 30. ist der Asteroidentag. Bedrohliche Himmelskörper nähern sich nämlich immer wieder der Erde. Einst starben die Saurier durch den Einschlag eines Brockens aus dem Weltall und die Gefahr ist auch heute noch nicht gebannt. Schon kleinere Asteroiden könnten ganze Städte vernichten. Daran erinnert der Asteroidentag am 30. Juni. Es könnte jeden Tag passieren, so wie am 15. Februar 2013 in Tscheljabinsk, einer russischen Großstadt am Ural. Es war ein kalter Wintertag. Gegen 9.20 Uhr zog plötzlich ein Meteor seine Bahn über den blauen Himmel. Es gab einen Blitz, hell wie die Sonne, und einen gewaltigen Knall. In tausenden Gebäuden sprangen Türen auf, Fensterscheiben splitterten, Wände und Dächer wurden beschädigt, fast 1500 Menschen verletzt. Der Asteroid war nur etwa 20 Meter groß, wie ein Mietshaus. Er brach in etwa 30 Kilometer Höhe auseinander mit einer Sprengkraft von 33 Hiroshima-Atombomben. Das Ergebnis, genannt Airbust, ist auf vielen Videoaufnahmen zu sehen und zu hören. Das Ereignis von Tscheljabinsk war noch regelrecht harmlos im Vergleich zu dem, was der Erde blühen könnte, wenn ein größerer Asteroid auf ihr einschlägt. Erst Anfang 2020 bestätigten Forscher nach der Untersuchung von Bohrkernen die Theorie, dass es nicht verstärkter Vulkanismus war, der vor 66 Millionen Jahren die Ära der Dinosaurier auf der Erde beendete, sondern ein gewaltiger Einschlag, Impact genannt. Ein Asteroid mit rund 10 bis 15 Kilometer Durchmesser schlug im heutigen Golf von Mexiko ein. Er setzte die Energie von 10 Millionen Hiroshima-Atombomben frei. Es gab gewaltige Tsunamis, Erdbeben, die Erde umlaufende Druckwellen, ausgedehnte Brände, gefolgt von einer drastischen Abkühlung des Klimas über Jahrzehnte. Könnte so etwas heute wieder geschehen? Die Gefahr eines großen Einschlags ist gering, aber nicht auszuschließen. Das sagt der Asteroidenforscher Alan Harris vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die Wahrscheinlichkeit des Einschlags eines Brockens von 100 Metern Größe liege bei 1% in 100 Jahren. So etwas könnte eine Großstadt oder Teile Deutschlands zerstören, erklärte der Wissenschaftler anlässlich des Asteroidentages am 30. Juni. Die Vereinten Nationen haben den Asteroidentag im Jahr 2016 offiziell proklamiert, um auf die offenbar unterschätzte Bedrohung aus dem Weltall hinzuweisen. Zuvor hatten mehr als 100 Wissenschaftler, Astronauten, Ingenieure und Künstler wie der Queen-Gitarrist und Astrophysiker Brian May eine Erklärung unterzeichnet. Sie warnten davor, dass es im Sonnensystem 1 Million Asteroiden gäbe, die das Potenzial hätten, auf der Erde einzuschlagen und zumindest Städte zu zerstören. Bislang habe man jedoch nicht einmal 1% von ihnen entdeckt. Die Unterzeichner forderten, intensiv im All nach möglichen Bedrohungen zu suchen. Das Datum des Asteroidentags soll an den 30. Juni 1908 erinnern. Damals war es in der Tunguska-Region im russischen Sibirien zu einer Asteroidenexplosion gekommen. Die Druckwelle legte Millionen Bäume auf einer Fläche um, die fast so groß wie das Saarland war. Forscher schätzen, dass bereits Asteroiden mit 1 Kilometer Durchmesser die Zivilisation vernichten könnten. Nicht wegen des Einschlags selbst, sondern vor allem wegen des sogenannten Impact-Winters, der möglicherweise über Jahre hinaus die Nahrungsgrundlagen zerstören würde. Die Gefahr des Einschlags eines großen Asteroiden ist den Experten zufolge eher gering, aber nicht komplett auszuschließen. Von den ganz großen, größer als 1 Kilometer, sind 95% bekannt. Einen mehr als 10 Kilometer großen Riesen, wie den Dino-Killer von vor 66 Millionen Jahren, könnte man Forschern zufolge mit heutigen Teleskopen bereits Jahrhunderte vor seiner Annäherung entdecken. Und dann hätte man genug Zeit, eine Abwehrstrategie zu entwickeln. Mit dem Lied, großer Gott, wir loben dich. Dadurch kriegt die Szene Licht. Und wenn später alles gut geht, dann bringen wir uns Glück. Falls es mit uns mal nicht mehr läuft, fordern wir es vielleicht zurück. Es kommen dunkle Tage, blind tasten wir voran. Wir versuchen es mit Worten, es wird kompliziert. Und dann reden wir alles kurz und klein, also fall nicht auf mich rein. Vielleicht schenke ich dir auch Blumen und erzähl dir, was ich fühle. Komm ich mal mit leeren Händen, weißt du, warum bist du so kühl? Schenk ich dir mein ganzes Herz, irgendwann wär's nicht genug. Und so geht es immer weiter, wir würden nicht mehr aus uns klug. Dann gibt es viele dumme Fragen, warum hast du das getan? Und dann höre ich mich sagen, ich passe nicht in deinen Plan. Nachher sind wir doch allein, also fall nicht auf mich rein. Vielleicht hätten wir auch mehr drauf, aber eins ist sonnenklar, für das, was wir eigentlich suchen, sind wir schwer vermittelbar. Ein Karussell in jedem Garten, das sich langsam rückwärts dreht. Und Menschen, die auf jemanden warten, der sagt, es sei noch nicht so spät. Die vielen ungesagten Worte und der ungeküsste Kuss,

dass es dieses Jahr kaum Verbrennungsunfälle durch Feuerwerkskörper gegeben hat. 40% weniger Feuerwehreinsätze habe es insgesamt gegeben. Ich selbst war in der Nacht eine Stunde mit dem Mikro in den Straßen und kann aus eigener Anschauung berichten, dass der Feuerwerks- und Knallkörperausstoß dieses Jahr, grob geschätzt, nicht einmal 25% der anderen Jahre erreichte. Auch gab es, zumindest auf meinem Spaziergang durch das Zentrum, so gut wie keine San Juan-Feuer. Drogen City, Barcelona. Einen Riesenfang machte die Antidrogenpolizei am vergangenen Mittwoch im Hafen von Barcelona. Zwei große Drogensendungen sind während des Alarmzustandes in Schiffscontainern angekommen. Die Zusammenarbeit von Policía Nacional, Guardia Civil und Zollfahndung machte es möglich, dass die Ermittlungen zum Erfolg führten. Wie El Periódico am Donnerstag berichtete, handelte es sich bei der Drogenbeschlagnahmeaktion um mehr als eine Tonne Kokain und eine kleinere Menge von Methamphetaminen, Herkunftsland Mexiko. Was Experten nicht klar haben ist, ob es sich bei der Lieferung um den Versuch eines mexikanischen Drogenhändlerringes handelt, den Markt in Katalonien zu erobern, oder um eine Zusammenarbeit mit dem kolumbianischen Drogenkartell. Bisher gibt es noch keine Verhaftungen. 30.000 Euro lässt sich mit einem Kilo Kokain in den Straßen Barcelonas verdienen. 10-mal mehr als in Kolumbien, so ein Sprecher der Drogenfahndung. 30 Millionen Euro wäre demnach der Wert der beschlagnahmten Kokainlieferung. Schon im Februar hatte die Drogenfahndung in Barcelona zwei Mexikaner verhaftet, die versuchten, einen Drogenverkaufsring in der Stadt zu organisieren. Operation Higuita nannte sich diese Aktion. Was die Methamphetaminlieferung betrifft, so wurden schon im letzten Jahr größere Mengen dieser Droge in einer Garage in Barcelona sichergestellt. Barcelona scheint das Sprungbrett zu sein, um diese durch die Serie Breaking Bad populär gewordene Droge in Europa zu verbreiten. In Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Skandinavien, wo das sogenannte Crystal Meth beliebter ist als hier in Spanien. Thema Korruption und Parteienstreit. Das Untersuchungsverfahren gegen die katalanische Abgeordnete Laura Borràs kann seinen Weg nehmen. Borràs kann nun wegen Vorteilsnahme im Amt, Urkundenfälschung und Veruntreuung angeklagt werden, nachdem der Kongress einem Einspruchverfahren nicht stattgegeben hat. Das Tribunal Supremo, TS, der oberste Gerichtshof, kann die Ermittlungen aufnehmen. Nun bedeutet die Tatsache, dass Laura Borràs der Torra- und Puigdemont-Partei Junts per Cat angehört und ihr Koalitionspartner in der Generalitat für eine Untersuchung der Korruptionsvorwürfe gestimmt hat, einen weiteren Bruch innerhalb des Separatistenlagers. Auch die Linksradikalen Indepes von der CUP haben sich für die Korruptionsuntersuchung entschieden. Aus katalanistischen Kreisen ist seit langem schon die Parole zu hören, dass ein Korruptionsuntersuchungsverfahren immer ein Angriff auf Katalonien sei, wenn er gegen eine der ihren geführt wird. Die Anwältin von Laura Borràs äußerte vergangene Woche eine dieser absurden Rechtsverdrehungsblüten, als sie sagte, selbst wenn der Korruptionsvorwurf gerechtfertigt ist, so dürfe eine Rachejustiz, wie die spanische Justiz in ihren Augen sei, kein Strafverfahren erheben. Jawohl, das klingt nach Trump, Bolsonaro und AfD. Thema Knastkultur in Katalonien. Felix Millet, der Plünderer des Palau de la Música, ehemaliger Präsident des katalanischen Musiktempels, musste nun mit 84 Jahren ins Gefängnis. Am vergangenen Donnerstag um 19 Uhr war es soweit. Millet wurde ins Gefängnis San Esteve Ses Rovires eingeliefert. Auch der Ex-Schatzmeister und Komplize des Millionendiebes Daniel Osàcar kam ins Gefängnis, auch er 84 Jahre alt. Jahrelang hatte Millet in den 90er Jahren schon und bis weit in die 2000er ein dicht geknüpftes Netz aus Korruption, illegalen Kommissionen und illegaler Parteienfinanzierung unterhalten, in das auch hohe Amtsträger und Politiker der mittlerweile aufgelösten Partei CiU von Jordi Pujol verwickelt waren. Gewaltige Geldsummen wurden aus öffentlichen Haushalten für Schmiergelder und zur persönlichen Bereicherung abgezweigt. Gescheiterter Sezessionsversuch 2017. Das Bundesgericht Audiencia Nacional hat beim Juzgado Central, Untersuchungsgericht Nummer 6, 3 Jahre Haft und 3 Jahre Berufsausübungsverbot gegen 2 Polizisten beantragt, die den per Haftbefehl gesuchten Politiker Carles Puigdemont bei seiner Flucht aus Spanien als Leibwächter begleitet haben. Der Richter wirft den beiden Ex-Mossos Fluchthilfe und Verschleierung von Straftaten vor. Gewalt gegen Homosexuelle in Katalonien. Laut Angaben des Observatorio gegen die Homophobie in Katalonien haben sich die körperlichen Angriffe gegen homosexuelle Menschen in Katalonien verdreifacht. Gab es 2018 noch 16 gemeldete Fälle, so ging die Zahl 2019 stark nach oben. 45 tätliche gemeldete Angriffe auf Angehörige des sogenannten LGTBI-Kollektivs wurden offiziell gemeldet. Das seien 300% Zunahme, so das Observatorio. Das Observatorio fordert dringende Maßnahmen von Seiten der Behörden und des Gesetzgebers, um homosexuelle Personen besser zu schützen. Bleiben wir beim Thema Schwule, Orgullo, Pride, Stolz der homosexuellen Menschen. Am 28. Juni, am Welttag der Schwulenbewegung, gab es auch in Barcelona eine wegen der Pandemie bescheidene Demonstration von mehreren hundert Leuten der LGBTI-Bewegung. Die Bürgermeisterin Ada Colau hatte trotz des Fahnenverbots die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst und war auf den Balkon getreten, um die Demonstranten zu grüßen und ihre Sache zu unterstützen. Thema Stadt, Strand, Gestaltung und Zukunft. Die vom Rathaus seit Jahren angestrebte Neuordnung, der sogenannten Frente Marittimo, steht vor der Entscheidung. Ein Teil des Nachtvergnügungsbetriebes am Stadtstrand, den das Rathaus natürlich beseitigen will, wird wohl bestehen bleiben. Ein Teil des Grund und Bodens am Stadtstrand ist nämlich im Besitz des Staates, genauer gesagt des Finanzministeriums. Dieses nun hat vor, einen Teil ihres Grundbesitzes der Stadt Barcelona zu übertragen, einen anderen Teil aber, nämlich den der konfliktiven Vergnügungsindustrie, zu versteigern. Nicht in diesem Vergnügungsviertelbereich ist jetzt das Gelände zwischen dem Hospital de Mar und dem Hotel Arts, wo bisher 8 Clubs und Restaurants betrieben wurden. Die Frage ist also nun, wer die anderen Vergnügungslizenzen ersteigern wird. Das größte Kuchenstück des Stadtstrandstreifens zwischen Hotel Arts und San Adrià de Besòs wird ebenfalls der Stadt Barcelona zugesprochen. Gewalt, Schmutz und Kriminalität hatten den nächtlichen Vergnügungsbetrieb am Litoral der Stadt in den letzten Jahren stark in Verruf gebracht. Anwohner fordern seit langem die Schließung der Diskotheken, um den Sauf- und Krawalltourismus zu beseitigen. Über 1000 Angestellte der Restaurants und Kneipen des Litoral haben aber in einem Brief an Ada Colau gefordert, die Lokale zu erhalten. Es gehe um ihre Arbeitsplätze. Eine Lösung sei, die Lokale auf Tagesaktivitäten umzustellen und den Nachtbarbetrieb einzustellen. Man wolle den Diskothekenbetrieb auf ein Drittel reduzieren. Der Zoo ist wieder auf. Mit 500 Besuchern am ersten Öffnungstag nahm der Zoo von Barcelona am vergangenen Donnerstag seinen Betrieb wieder auf. Gazellen, Löwen, Elefanten, Nashörner, die weiße Sahelantilope, alle Tiere standen mit glänzendem Fell bereit. Seit dem 14. März war der Zoo geschlossen. Alle Hygiene- und Anti-Covid-19-Maßnahmen würden streng befolgt, das erklärte die Zoodirektion. Thema Filmwelt. Auch die Kinowelt öffnet wieder. Das alternative Verdi-Kino kommt gar mit einem Festival zurück, dem Barcelona Sant Jordi Filmfest. Mord und Totschlag, City Barcelona. Eine junge Frau wurde in der Nacht zum Sonntag in Cornea getötet, als es auf der Straße in der Nähe eines Nachtclubs zu einer Schlägerei gekommen war. Bei einem Straßenraub durch eine Bande wurde ebenfalls am gestrigen Sonntag ein Mann auf offener Straße getötet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen nach den Tätern. Und die letzte Meldung betrifft die Talibanen. Es geht um den Hass auf Kolumbus. Eine Gruppe, die sich El Barri Resisteix nennt, hat in der Nacht zum Montag an der Kolumbus-Säule an den Ramblas ein Feuer gelegt, das von der Feuerwehr jedoch schnell gelöscht werden konnte. Die Gruppe bezeichnet sich als Independentista und Antifascista. Offensichtlich inspiriert vom Statuenumreißen in den USA durch Aktivisten der Black Lives Matter-Bewegung, projizieren die hiesigen Geschichtsrevisionisten ihre Wut über die Kolonialgeschichte auf die Figur des Amerika-Entdeckers Christoph Kolumbus. Er sei die Quelle allen Übels. Weg mit ihm, weg mit seinen Statuen, weg mit allem, was mit ihm zu tun hat. Niemandslandgeschichte. Aus dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords. Angenommen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Armenien und das Jahrhundert der Genozide. In den Massakern an den Armeniern im Osmanischen Reich zeigten sich bereits alle Formen des militanten Nationalismus: politischer Massenmord, ethnische Säuberung und Genozid. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich das Verhältnis zwischen dem osmanischen Kalifat und den Armeniern, die in dem Vielvölkerstaat eine eigene Gemeinschaft, Millet, bildeten, grundlegend verändert. Zum einen stellten die europäischen Kolonialmächte immer neue Gebietsforderungen an das schwächelnde Osmanische Reich. Zum anderen expandierte auch das russische Zarenreich immer stärker in Richtung Anatolien und benutzte dabei den Schutz der christlichen Minderheiten als Vorwand. Aus den Gebieten, die die Osmanen auf der Krim, im Kaukasus und auf dem Balkan einbüßten, flüchteten viele Muslime in die Kerngebiete des Osmanischen Reiches, was das Verhältnis zwischen der muslimischen Mehrheit und den christlichen Minderheiten belastete und die Spannungen anheizte. Nachdem viele junge Leute aus dem Osmanischen Reich an europäischen Universitäten die freiheitlichen Ideen der Moderne kennen und schätzen gelernt hatten, kam es zur Gründung progressiver armenischer Parteien. Die sozialdemokratische SDHP, die sogenannten Hendschakisten, und die linksnationalistische armenische revolutionäre Föderation, ARF, forderten seit den 1890er Jahren politische Reformen und mehr Rechte für die unter der Steuerlast und blutiger Verfolgung leidende armenische Landbevölkerung in den sechs Ostprovinzen, Velayets. Sultan Abdulhamid II., der lebte von 1876 bis 1909, reagierte auf diese Forderungen mit Repression. Auf die Mobilisierung des armenischen Millet folgte eine Welle von Massakern, die zwischen 1894 und 1896 an die 200.000 Menschenleben forderten. 1908 wurde der Rote Sultan durch eine Koalition von Regimegegnern gestürzt. Die führende Rolle spielte dabei das Geheime Komitee für Einheit und Fortschritt, ITHW Teraki Firkasi oder ITF, das von Armeeoffizieren, darunter der spätere Staatsgründer Kemal, unterstützt wurde. Erklärtes Ziel der Itihadisten, in Europa auch Jungtürken genannt, war die Reform des bröckelnden Reiches. Anfangs gewannen sie mit ihrer Parole Vaterland, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die begeisterte Unterstützung der osmanischen Bürger einschließlich der Armenier. Die ARF arbeitete eng mit dem ITF zusammen, das zur stärksten Kraft im neuen Parlament wurde. Als 1909 wiederum 30.000 Armenierinnen und Armenier zu Opfern von Massakern wurden, bekam das Bündnis allerdings einen Knacks. 1913 brachen die Kontakte dann endgültig ab. Nach der osmanischen Niederlage in den Balkankriegen konzentrierte sich die Macht immer mehr bei den drei Paschas, Enver, Kemal und Talat. Die neue Führung gab alle Reformpläne auf, verabschiedete sich von den Vorstellungen des panmuslimischen Kalifats und entwickelte eine pantürkische Ideologie, deren Traumvorstellung es war, dass sich das nunmehr ethnisch definierte Großreich bis in die Kaukasusregion und nach Zentralasien ausdehnen sollte. Im Oktober 1914 trat die Türkei an der Seite der Mittelmächte, Deutschland und Österreich-Ungarn, in den Ersten Weltkrieg ein und begann, alle wehrfähigen Männer einzuziehen. Kriegsminister Enver Pascha rechnete mit einem schnellen Sieg und übernahm persönlich das Kommando über die 120.000 Mann starke dritte Armee, die nach Osten marschierte, um die Russen aus der Transkaukasusregion zu vertreiben. Seine Armee wurde jedoch bei Sarikamis, nahe Kars, geschlagen. Viele der überlebenden Soldaten kamen in den Schneestürmen um, denen sie auf ihrem Rückzug im Gebirge ausgesetzt waren. Die Niederlage von Sarikamis wurde zum Katalysator der armenischen Tragödie. Enver machte die lokale armenische Bevölkerung Ostanatoliens dafür verantwortlich und steckte die armenischen Rekruten in Arbeitsbataillone. Viele dieser jungen Armenier wurden im Laufe des Krieges hingerichtet. Am 24. April 1915 ließ das Regime Hunderte von armenischen Intellektuellen in Istanbul verhaften. Die meisten von ihnen wurden umgebracht. Im Mai 1915 kam die Anordnung, ganze armenische Gemeinden in die syrische Wüste zu deportieren. Für Hunderttausende wurde es ein Marsch in den Tod. Sie wurden entweder umgebracht, viele Massaker gingen auf das Konto von kurdischen Banden, oder starben unterwegs an Erschöpfung und Hunger oder auch an den in den Lagern grassierenden Epidemien. Die Besitztümer von hunderttausenden armenischen Bürgern wurden beschlagnahmt. Amerikanische Missionare und deutsche Offiziere, die im Osmanischen Reich als Berater dienten, haben in ihren Erinnerungen die Massenvernichtung in all ihren grässlichen Details beschrieben. Die Zahl der Toten wird von Historikern auf mehr als 1 Million geschätzt. Das wäre die Hälfte der armenischen Bevölkerung des Osmanischen Reichs. Bei Massendeportationen und Massakern kamen damals auch Tausende von Assyrern in Südostanatolien und Pontusgriechen an der Schwarzmeerküste um, was darauf hindeutet, dass die drei Paschas eine ethnische Flurbereinigung im Sinne hatten. Der letzte Akt des Verbrechens ist oft das Leugnen. So auch beim Genozid an den Armeniern. Seit nunmehr 90 Jahren lautet die offizielle Argumentation des türkischen Staates: Erstens, da war gar nichts. Zweitens, auf keinen Fall handelte es sich um Genozid. Es gab lediglich 300.000 Tote. Drittens, was immer geschehen ist, die Armenier waren selbst schuld, weil sie ihren Staat verraten haben. In den 1970er Jahren versuchten militante Auslandsarmenier, die Mauer des Schweigens zu brechen und die internationale Öffentlichkeit wachzurütteln. Inzwischen haben die Vereinten Nationen und in einigen Staaten wie Frankreich und Russland auch die Parlamente Resolutionen verabschiedet, die den Genozid an den Armeniern anerkennen. Obwohl die Regierung in Ankara auf solche Resolutionen stets mit heftigen Protesten reagiert, wird die armenische Frage in der Türkei seit Ende der 1990er Jahre von Historikern intensiv diskutiert. Allerdings verhindern nationalistische Staatsanwälte und Richter immer noch eine Auseinandersetzung über die historische Wahrheit. Begriffe wie Massenmord oder Genozid werden von ihnen als Angriff auf die Ehre der türkischen Nation verurteilt und nach den einschlägigen Paragraphen des türkischen Strafgesetzbuches sogar geahndet. Literatur zum Thema Armenien und das Jahrhundert der Genozide. Der Artikel stammt aus dem Atlas der Globalisierung von Le Monde Diplomatique. Folgende Bücher werden empfohlen: Tana Akçam, Armenien und der Völkermord, Hamburg, Hamburger Edition 2004. Wolfgang Gust, Herausgeber, Der Völkermord an den Armeniern 1915-1916, Dokumente aus dem politischen Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts, Springer zu Klampen 2005. Huberta von Voss, Porträt einer Hoffnung, Die Armenier, Berlin, im Hans-Schiller-Verlag, 2005. Franz Werfel, Die 40 Tage des Musa Dagh, Frankfurt am Main, Fischertaschenbuch, 1990. Und zum Schluss ein Film: Aged, ein Völkermord, Regie Erik Friedler, Deutschland, 2010. Das Jahrhundert der Genozide, 1960 bis 1996, Guatemala, Völkermord an den Mayas, 300.000 Opfer. Massaker in Argentinien, Opfer der Militärdiktatur, sogenannte Verschwundene, 1976 bis 1989, 30.000. 1967 bis 1970. Massaker Japans in Nankin, 1938, 300.000. Nigeria, Ruanda, Vernichtungspolitik der Nazis an Juden, Sinti, Roma, geistig Behinderten, sowjetischen Kriegsgefangenen, der Zivilbevölkerung in überfallenen Ländern, 1933 bis 1945, bis 20 Millionen. Opfer des Stalinismus, 1924 bis 1953, 20 Millionen. Massaker Japans in Nanking. Massaker in Darfur, 2003 bis 2010, 400.000. Biafra-Krieg, Vernichtung der Ibos, 1967 bis 1970, 1 Million. Das Jahrhundert der Genozide. Nigeria, Ruanda, Völkermord an den Hutu, 1972, 300.000. Namibia, Völkermord an den Hereros, 1904 bis 1906, 75.000. Ruanda, Burundi, Tansania, Völkermord an den Tutsi, 1994, 1 Million. Massaker von Zanzibar an Arabern, 1964, 20.000. Terror der Roten Khmer, 1975 bis 1979. Folgen des UN-Embargos: Irak, 1990 bis 2003, 1 Million Tote. Massaker an den Tamilen in Sri Lanka, 2008-2009, 30.000. Kurdistan, Völkermord an den Kurden, 1988, 100.000. Völkermord an den Armeniern, Türkei, 1915, 1,2 Millionen. Völkermord an den Assyrern, Türkei, 1914 bis 1923, 275.000. China, Unterdrückung im Tibet, seit 1950, 600.000 Tote. China, Terror der Roten Garden während der Kulturrevolution, 1964 bis 1975, 1 Million. Hungersnot während des großen Sprungs nach vorne, China, 1958 bis 1962, mindestens 15 Millionen. Indonesien, Opfer des indonesischen Besatzungsregimes in Osttimor, 1975 bis 1999, 180.000. Kambodscha, Terror der Roten Khmer, 1975 bis 1979, 2 Millionen. Bangladesch, Massaker an den Bengalen, 1971, 500.000 Tote. 1960, Indonesien, Massaker in Bali und Java, 1965 bis 1966, 1 Million Tote. Argentinien, Opfer der Militärdiktatur, sogenannte Verschwundene, 1976 bis 1990, 1 Million Tote, Tote, Tote, 30.000 Tote, Tote, Tote, Tote, Tote. Wahnsinn treibst, wenn du wieder alles besser weißt und sagst, du wirst schon sehen, wenn du einen Scherz auf meine Kosten reißt und ich vor Lachen keine Antwort weiß, weil nur wir beides verstehen. Nimmst, wenn ich mich zu wichtig nehme und du nicht hörst, was ich sag, wie du mich wieder runterziehst, wenn ich gerade zu weit oben flieg und den Boden verloren hab. Zu dir. Du bist so viel mehr als Liebe. Du bist so viel, so viel mehr. Du bist so viel mehr als Liebe. Du bist so. Wie ich, du bist das Beste für mich. Ich kann dir nicht widerstehen. Du durchkreuzt meinen Plan, wirfst mich total aus der Bahn. Immer wenn wir uns ansehen, du bist so viel, so viel mehr. Du bist so viel mehr als Liebe. Du bist so viel mehr. Filme und Kino im Niemandsland. Ja, wir können wieder von Kino reden, denn die Kinos machen so nach und nach alle wieder auf. In Deutschland schon länger und jetzt auch hier in Barcelona. Das Kino Verdi beginnt die nächsten Tage mit einem großen Kinofestival, dem San Jordi Fest. Wir haben uns natürlich ein bisschen umgetan und haben einen kleinen Schatz gehoben. Ich habe einen Artikel entdeckt über eine Filmemacherin, die nennt man die erste Filmregisseurin der Kinogeschichte. Es handelt sich um die fast vergessene Kinopionierin Alice Guy Blaché. Alice Guy writes, directs and produces one of the first narrative films ever made. Sie gilt, wie gesagt, als die erste Filmregisseurin der Welt. Eine niveauvolle Frau mit technischem Verständnis, voller Schaffenskraft und Fantasie. Alice Guy Blaché. Sie lebte von 1873 bis 1968, war die erste Regisseurin der Welt. Von ihr stammen, Achtung, über 1000 Werke, darunter der wohl erste Spielfilm überhaupt, La Fée aux Choux von 1896. Ich rate allen, sich diesen kleinen Kurzfilm, er dauert 12 Minuten, auf YouTube anzugucken. La Fée aux Choux könnte man übersetzen mit die Weißkohlfee oder die Kappesfee. Ganz großartig. Alice Guy Blaché war zugleich Autorin, Produzentin und nach ihrer Emigration aus Frankreich in die USA sogar Chefin im eigenen Studio Solax in Fort Lee. 1895. The Lumières present the first... Guy Blaché setzte Maßstäbe. Cinematograph. The first reliable method to project motion pictures. Sie drehte zuerst Stummfilme, natürlich, dann rund 150 Filme mit synchronisierten Tonaufnahmen. 1906 entstand ihr erster langer Spielfilm, La Vie du Christ, mit über 300 Statisten und im selben Jahr einer der ersten Farbfilme, La Fée Printemps. Sie setzte Tricktechniken ein, drehte Komödien, Dramen, Western und den wahrscheinlich ersten Film mit ausschließlich schwarzen Darstellern. In ihren Drehbüchern verarbeitete sie auch sensible Themen wie Kindesmissbrauch, Immigration oder Familienplanung. Among those invited, a young secretary. She thought, why not use film to tell stories? Pamela B. Green hat während ihrer achtjährigen Recherche echte Schätze aus privaten und öffentlichen Archiven gehoben. Sie hat bis heute ungesehenes und ungehörtes Material zusammengetragen, um das Leben dieser fast in Vergessenheit geratenen Filmpionierin nachzuzeichnen. Mit gutem Grund war der Film Be Natural 2018 in Cannes für den Golden Eye Award nominiert. Dieses bewegende Werk, an dem Jodie Foster als Erzählerin mitwirkte und das von Robert Redford produziert wurde, ist eine spannende Reise zu den Anfängen der Filmgeschichte. How could such an important figure in the birth of cinema not be known? I was determined to do something about it. Be Natural heißt der Film, die unerzählte Geschichte von Alice Guy Blaché. Regie führt Frau Pamela B. Green. Und erschienen ist die DVD in dem Verlag Filmperlen. Und meines Wissens ist der Film auch schon auf YouTube zu sehen, zumindest in Teilen. Viel Vergnügen beim Sehen. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen gefallen. Dann wären wir froh. Bleiben Sie gesund, bleiben oder werden Sie glücklich. Bis nächste Woche. Unsere heutige Sendung ist ab übermorgen im Podcast zu finden unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, adeo, agur. She shot into a beautiful, artistic shot. She was a filmmaker of rare sensitivity with a remarkably poetic eye. Most of her films were lost. The stories in the films that did survive were groundbreaking and innovative. But the greatest story of them all was her own. Wir führen einen kompromisslosen Kampf gegen den eigenen und internationalen Kapitalismus. Die nationale Befreiung kann niemals durch Krieg und Aufrüstung erreicht werden, sondern sie ist eng verbunden mit der sozialen Befreiung. Ey, ich hab in den 25 Jahren meines Lebens schon gesehen, egal was sie hier so erzählen, das System ist das Problem. Seit dem ersten Atemzug haben sie versucht, uns in Ketten zu erziehen, als hätten wir nichts Besseres verdient. Und du spürst es doch selbst, diese Wut im Bauch genug gestaut, gearbeitet nur für etwas Geld. Und die Fürsten der Welt führen ein Leben ohne Atemnot, ohne Arbeitslohn, doch sie fürchten sich vom Abendrot. Nennen uns kriminell, weil wir die täglichen Strapazen nicht mehr abwerfen können, so wie Winterfell. Hass auf den Chef, eine Klasse, die kämpft, ist eine Klasse, die lebt. Dicker Fuck auf dein Benz und der Asphalt, der brennt. Und der Asphalt, der brennt. Lass sie kommen mit der Hundertschaft, das ist unsere Stadt. Wir haben den Hunger satt, Macht anvisiert, denn die Welt ist erst frei, wenn der Abschaum regiert. Während ihr euch noch sonnt auf der schneeweißen Yacht, errichten wir die Diktatur des Pöbels. An die ganzen Botzen nehmt euch in Acht, weil ab morgen der Abschaum regiert. Während wir uns noch streiten um den Rettungsbootplatz, wacht das Kapital über Vaterstaat. Wir sind das Betten so satt. Wartet ab, wenn erst das Volk seine Macht erfasst. Sie nennen uns planlos, denn unser Plan ist nicht reich zu werden. Wir haben die Wahl zwischen Armut oder gleich zu sterben. Keiner von uns wird jemals Papas Reichtum erben. Euer Leben ist gebaut auf unseren Leichenbergen. Es reicht einmal was Falsches zu sagen. Wegen Arbeitsdruck kann mancher in der Nacht nicht mehr schlafen. Und der Griff zur Flasche oder zur Knarre ist ein einfacher Weg. Hast du nur genug Scheiße erlebt? Gib ein Scheiß auf den Fame, ich will Kids zu roten Kämpfern machen. Keinen Platz für Junkie-Rapper und Gangster-Spacken. Es hier ist echt, ich bin Straßenadvokat. Die Geschichten, die ich rap, erscheinen wahnsinnig normal, weil dieses Drecksystem uns allen bekannt ist. Und die Schuldzuweisung war noch nie eine Frage des Landes. Es ist die Frage, ob du kämpfst für dein Leben auf der Welt. Fickst du heute nicht die Bronzen, fickst du lediglich dich selbst. Während ihr euch noch sonnt auf der schneeweißen Yacht, errichten wir die Diktatur des Pöbels. An die ganzen Bronzen nehmt euch in Acht, weil ab morgen der Abschaum regiert. Während wir uns noch streiten um den Rettungsbootplatz, wacht das Kapital über Vaterstaat. Wir sind das Betten so satt. Wartet ab, wenn erst das Volk seine Macht erfasst. Auf einem Sechstel der Erde haben die Arbeiter bewiesen, dass sie ohne Kapitalisten leben können. Aber die Kapitalisten haben noch nie bewiesen, dass sie ohne Arbeiter leben können. Während ihr euch noch sonnt auf der schneeweißen Yacht, seht um eins in dieser Welt, eins in dieser Welt. An die ganzen Botzen nehmt euch in Nacht. Wir begrüßen Bobs und Busch, was sie ab jetzt mit Stein schneiden. Während wir uns noch streiten um den Rettungsbootplatz, reichen keine Worte, Mann, dann werden wir uns den Faust schlagen. Wir sind das Betten so satt. Denn wenn das Volk leben muss, die Busch, was sie sterben. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ein Telefon, das seit Tagen schweigt. Mein Gesicht, das sich erschrocken neigt. Reklameschild, das freudlos blinkt. Eine Hand, die aus dem Taxi winkt. Der Parkplatz, der sich leert und füllt. Umarmungen, die einer anderen gibt. Der Zug, der heulend im Bahnhof hält. Ein Hund, der einsam sein Nachtlied bellt. Ein Zimmer, mein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht. Ich zieh durch die Straßen, weiß nicht, wo ich bin. Sieh Menschen wie Schatten, frag wieder nach dem Sinn. In strömendem Regen, auf kaltem Asphalt. Wohin geht die Reise, wo find ich nur Halt? Bin endlich zu Hause, die Blumen verwelkt. Die Möbel noch die gleichen in meiner kleinen Welt.